willkommen zum Real Berlin Marathon. Ja, also das war natürlich pure Aufregung im Vorfeld, absolutes Adrenalin. Wenn man die Strecke vorher mal mit dem Auto abgefahren ist, das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass man wirklich vorhat, diese Strecke mit den Füßen zu bewältigen. Und als der Tag dann kam und ich morgens wach wurde, war mir einfach klar, dass ich an diesem Tag einfach ja, 4, 5, keine Ahnung wie viele Stunden laufen werde. Alexandra D. läuft gerne. Der bisherige Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn, der Berlin-Marathon. Es ging dann und es ging gut. Ich konnte kontinuierlich mein Tempo laufen. Ich habe keine Pausen einlegen müssen, außer halt an den Versorgungsständen zum Trinken oder Essen. Die 39-jährige Alexandra D. kommt aus einer ländlichen Region in Westdeutschland. Sie hat einen Partner und einen Sohn, der inzwischen 16 Jahre alt ist. Ihren vollen Namen will sie nicht öffentlich machen. Alexandra D. ist HIV-positiv. HIV-positiv. Leben mit dem Virus. Ein Feature von Axel Denecker. Zusammen mit Alexandra liefen 20 weitere HIV-positive durch Berlin in einem gemeinsamen Team. Monatelang hatten sie sich auf den Marathon vorbereitet. Unterstützt von professionellen Trainern, finanziert durch einen US-Pharmakonzern, der auch mit HIV-Therapie sein Geld verdient. Äußerlich sahen die Läuferinnen und Läufer aus wie tausende andere auch. Nur wer wusste, was sich hinter dem Aufdruck B42 auf den Trikots verbirgt, konnte sehen, hier absolvieren HIV-Positive die 42 Kilometer. Nach 5,5 Stunden war Alexandra glücklich durchs Ziel gelaufen. Vor und nach ihr 34.000 andere Teilnehmer. Aber gerade an ihre Gruppe richtete der regierende Bürgermeister ein Grußwort. Als B42-Läufer haben sie sich nicht nur entschlossen, die sportliche Herausforderung anzunehmen, sondern auch ein wichtiges Zeichen zu setzen. Gegen die Stigmatisierung von AIDS-kranken Menschen und für ein gesellschaftliches Klima der Toleranz. Selbst Klaus Wowereit hat in seinem Statement AIDS-krank und HIV-positiv gleichgesetzt. Damit steht er nicht allein. Natürlich war niemand aus dem Team B42 an AIDS erkrankt. Positiv nennen sich die HIV-Infizierten selbst, weil das Leben mit dem Virus immer mit einem positiven Testergebnis beginnt. Die New Yorker Schriftstellerin Susan Sontag schrieb schon 1988 in ihrem Essay AIDS und seine Metaphern: HIV-positiv zu sein, was im Allgemeinen bedeutet, dass man nicht auf das Vorhandensein des Virus, sondern der Antikörper getestet worden ist, wird gleichgesetzt mit krank. Infiziert heißt von nun an krank. Das unschätzbare Konzept der klinischen Medizin, wonach ein Mensch infiziert, aber nicht krank sein kann, der Körper trägt viele Infektionen in sich, wird gegenwärtig von biomedizinischen Vorstellungen verdrängt, die auf eine Renaissance der wissenschaftsfeindlichen Logik der Verunreinigung hinauslaufen. Mike Schütz läuft keinen Marathon, aber der 42-Jährige traut sich etwas anderes. Er traut sich jederzeit öffentlich zu sagen, dass er HIV-positiv ist, mit seinem vollen Namen. Er ist seit 19 Jahren HIV-positiv. Über ihn war schon in der Presse zu lesen, Zeitschriften druckten sein Foto und seine Stimme ist im Radio zu hören. Die, die mich sehen, sagen mir, man sieht mir meine Krankheit nicht an. Sollen sie auch nicht. Ist auch gut so. Man muss auch zeigen, es gibt Leute, denen sieht man das heutzutage auch gar nicht mehr an, um vielleicht auch mal die Leute wachzurütteln, dass vielleicht der Nachbar nebenan, von dem man es gar nicht denkt, es sein könnte, oder die Nachbarin, man vielleicht doch mal auf die Idee kommt, sich testen zu lassen, weil man halt nicht mehr äußerliche Merkmale vortragen kann und sagen, der hat eine Beule auf der Stirn, der muss es haben. Vielleicht gehöre ich ja schon längst zu dem Positiven, merke es nicht, weil die Krankheit kann bis zu 10, 15 Jahre dahin schleichen, man merkt nichts und plötzlich schlägt sie zu. Wenn ich jetzt sterben würde, was würdest du machen? Ich würde ihn nicht sterben lassen. Weltweit hat das humane Immundefizienzvirus in den letzten 3 Jahrzehnten fast 27 Millionen Todesopfer gefordert. In Deutschland leben heute mehr als 78.000 Menschen damit. Nach dem AIDS-Schock der 80er Jahre war die Anzahl der Neuinfizierten bei uns kontinuierlich rückläufig. Das Virus geriet aus dem Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und so verzeichnete das Robert-Koch-Institut ab 2001 wieder eine stetig steigende Zahl neuer Infektionen. Sie sank 2011 erstmals leicht. Heute sprechen die Experten aber immer noch von annähernd 3.400 Neuinfektionen im Jahr. Die wenigsten Deutschen kennen einen AIDS-Kranken oder HIV-Positiven persönlich. Heute stehen Medikamente zur Verfügung, die die Vermehrung des HIV-Virus im Körper des Positiven im Idealfall derart eindämmen, dass es gar nicht mehr nachweisbar ist. An der Ablehnung der Betroffenen hat sich bis heute jedoch wenig geändert. Ja, ich denke schon, dass man, wenn man HIV-infiziert ist, ein Problem hat in der Gesellschaft, dass viele denken, man ist irgendwie ansteckend, nur weil man irgendwie aus dem gleichen Zahnbecher das Wasser trinkt. Ja, viele denken sehr wahrscheinlich auch, das sind keine anständigen Menschen. Ja, überwiegend sagt man ja Schwule und Lesben und Drogensüchtige, dass in Deutschland eher dieser Personenkreis betroffen ist. Aber in Afrika zum Beispiel gibt es ja sehr viel mehr und die sind ja nicht alle schwul und lesbisch. Ich persönlich weiß zumindest von niemandem. Also ich glaube, ich kenne keinen, aber weiß es ja nicht genau, ob jemand es verschweigt oder so. Zwei Drittel der HIV-Positiven in Deutschland sind Männer, die Sex mit Männern hatten. Doch heute findet man unter ihnen ebenso verheiratete heterosexuelle Männer, alleinstehende Frauen, weitgereiste Geschäftsleute, liebesuchende Touristinnen, Beamte, Studenten und Professoren, Arbeitslose mit und ohne Hochschulabschluss, Lehrlinge, Rentner, Kleinkinder. Aber man erkennt sie nicht mehr. Sie stellen keine Gebrechen zur Schau. Viele Außenstehende glauben deshalb, die Behandlung der HIV-Infektion sei heute ein Klacks. Manche sprechen schon vom Positivsein als einer chronischen Krankheit wie etwa Asthma oder Diabetes. Aus dem Schreckgespenst AIDS scheint ein Wehwehchen geworden zu sein. Die Ärzte warnen davor, HIV zu verharmlosen. Dr. Stefan Scholten aus Köln ist auf die Behandlung der Infektion spezialisiert. Eine HIV-Infektion ist auch eine Erkrankung, mit der man wahrscheinlich auch ein annähernd normales Lebensalter erreichen kann. Was unterscheidet es aber zu den in Anführungsstrichen anderen chronischen Erkrankungen? Bei Diabetes, mit der gerne die HIV-Infektion verglichen wird, ist es tatsächlich so, dass die gefühlten Nebenwirkungen, dass der Aufwand initial zunächst mal sehr viel größer ist. Aber es gibt keine relevante Resistenzentwicklung gegen diese Medikamente. Zweitens ist es natürlich, dass die allermeisten anderen lediglich chronischen Erkrankungen, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht infektiös sind, nicht übertragbar sind. Und nicht unbedingt alle, weil ich meine, nicht jedes Rheuma führt unbehandelt zum Tod. Das Wissen sollte immer noch da sein, dass eine unbehandelte HIV-Infektion im Mittel zwischen 8 und 15 Jahren braucht, bis sie sicherlich zum Tod führt. Es ist nicht leicht, HIV-Positive zu finden, die über ihr Leben erzählen wollen. Man sucht sie vergeblich in Kneipen, Sportvereinen, Kantinen, Hörsälen oder Werkshallen. Niemand von ihnen hat ein Zeichen auf der Stirn. Dafür gibt es die Deutsche AIDS-Hilfe, die Lobbyvereinigung der HIV-Positiven und AIDS-Kranken mit inzwischen 120 Filialen deutschlandweit und einem Etat von fast 6 Millionen Euro. Sie berät Betroffene, bietet Hilfe zur Selbsthilfe, organisiert Aufklärungskampagnen und schafft einen Raum, in dem HIV-Positive unter ihresgleichen sein können. Es gibt Gruppen für Homosexuelle, für Bisexuelle, für Männer, für Frauen, für Menschen mit Migrationshintergrund, für Sexarbeiterinnen und für Drogengebraucher. Und es gibt Sportgruppen für HIV-Positive. In Herne, in einer schlichten 50er-Jahre-Turnhalle, wird Tischtennis gespielt. 5, 6 Männer schlagen entspannt auf, nachdem sie sich bei Zirkeltraining und Dehnungsübungen aufgewärmt haben. Mike Schütz hat diese Sportgruppe für HIV-Positive ins Leben gerufen, die sich nun regelmäßig am Wochenende trifft. Der 42-jährige, etwas hagere und doch vital wirkende Mann hält sich an der grünen Platte passabel. Aber um Leistung geht es hier gar nicht. Es ist auch ganz unwichtig, ob jemand hier seinen HIV-Status offenlegt. Man muss sich nicht outen, weil viele haben halt auch Angst aus irgendwelchen Gründen, dass sie sagen, vielleicht treffe ich da jemanden und bin damit geoutet. Also die Gruppe ist speziell für HIV und AIDS-Kranke, aber halt nimmt natürlich jeden anderen auch auf. Wenn wir Toleranz erfahren wollen, müssen wir auch Toleranz anderen gegenüber haben. Neben den schweißtreibenden Aktivitäten in der Halle sind Toleranz und Normalität vielleicht die wichtigsten Übungen der Gruppe. Man geht gemeinsam duschen und hinterher noch auf ein Getränk in die Wirtschaft. Dem Trainer, der mehr durch Zufall beim positiven Sport gelandet ist, gefällt die Arbeit ausgezeichnet. Das Besondere an einer Gruppe, die für HIV-Positive offen ist, er kann nichts Besonderes ausmachen. Also ich finde, alle Menschen sind gleich. Wir trainieren zusammen, wir duschen zusammen, wir trinken zusammen Kaffee. Also so eine bestimmte Gruppe oder so interessiert mich eigentlich weniger. Ich arbeite im Fitnessstudio auch mit Behinderten zusammen, sowohl Rollstuhlfahrer als auch Leute, die Atemprobleme haben, wo die Lungenfunktion nicht mehr so ist, die Sättigung im Blut nicht mehr so ist. Sie kommen dann mit ihren Atemmasken dahin und gehen dann auch aufs Laufband und haben Knie kaputt, haben die Hüften kaputt, haben Teilprothesen, Vollprothesen, irgendwelche Metallteile im Körper oder so. Die behandle ich auch alle gleich. Tischtennis, Gymnastik, Zirkeltraining, Marathonlauf? Outing vor laufenden Kameras und offenen Mikrofonen? Ist HIV-positiv sein in Deutschland heute schon so leicht? Die HIV-Geschichte von Alexandra und Mike begann so schwer wie die aller Betroffenen. Mit dem Tag, an dem das Virus in ihr Leben trat. Damals, vor 10 Jahren, arbeitete Alexandra als Selbstständige in der Gastronomie. Sie lebte mit ihrem 5-jährigen Sohn und ihrem damaligen Partner zusammen. Alles ganz normal. Naja, ich bin halt krank geworden. Ich bekam einen Hautausschlag im Gesicht und bin zum Hautarzt gegangen. Der hat mich dann noch 3 Monate behandelt mit Antibiotikum, Cortison und wusste halt irgendwann nicht mehr weiter. Bin dann an die Uniklinik bei uns in der Stadt überwiesen worden. Die haben mich dann noch über ein Jahr weiter therapiert. Also alles versucht, der Ausschlag wurde nicht besser und es ging mir auch deutlich immer schlechter. Wurde von einer Abteilung in die nächste halt geschickt, weil es halt natürlich auch oft einfach so ist, dass man es bei Frauen nicht auf dem Schirm hat, dass da halt auch eine HIV-Infektion zugrunde liegen könnte. Naja, und irgendein Arzt ist halt dann auch mal auf die Idee gekommen und hat gesagt, wir machen vielleicht mal einen HIV-Test. Und ja, ich musste dann eine Woche auf das Ergebnis warten. Und ich hatte so 2 Gedanken im Kopf. Zum einen konnte das für mich nicht sein. Ne? Also ich war für mich nicht vorstellbar. Also ich wüsste nicht, woher und so zu dem Zeitpunkt. Und zum anderen war mir natürlich schon auch klar aufgrund der Symptome, dass es eindeutig dafür spricht. Mike Schütz war 23, leistungsfähig, einer, der auch mal 10 Stunden arbeitete. Er war in einer Bank tätig. Internationale Finanzgeschäfte flimmerten über seinen Bildschirm. Einer Karriere stand nichts im Wege, bis die Diagnose kam. Bei mir war es so, dass die Mitteilung kam, ich bin positiv, weil ich halt meine Mandelentzündung nicht wegbekam. Und mein Arzt von meiner Homosexualität wusste und auch wusste, dass ich wechselnde Partner habe. Und dann sagte er so, nachdem das 1., 2., 3. Medikament nicht so anschlug, so, wir sollten mal testen. Als er mich dann zum 2. Test bat, war für mich klar, das Thema, dass da also positives Ergebnis bei rumkommt, hat trotzdem für mich erstmal den Boden weggezogen. Wie andere Krankheiten, die ein Gefühl der Scham erzeugen, ist AIDS oft ein Geheimnis, aber eines des Patienten. Eine Krebsdiagnose wurde dem Patienten häufig von seinen Angehörigen verschwiegen. Eine AIDS-Diagnose wird mindestens genauso häufig den Angehörigen vom Patienten verschwiegen. Schrieb Susan Sonntag in ihrem Essay AIDS und seine Metaphern. Auch wenn HIV und AIDS heute nicht mehr gleichgesetzt werden, die Fragen der Betroffenen sind dieselben geblieben. Warum gerade ich? Wie komme ich dazu? Bin ich nun unheilbar krank? Wie bringe ich das meinen Nächsten bei? Wie ist das mit Partnern? Ich hatte damals einen Partner. Wie ist das mit der Familie? Wie sage ich es meinen Eltern? Sage ich es nicht? Sage ich es meinen Geschwistern? Sage ich es nicht? Mein damaliger Freund, der war der Erste. Und dann war es mein Zwillingsbruder, der als Erstes davon wusste. Und dann von der Familie her keiner. Mein Zwillingsbruder halt, weil ich mit ihm zu dem Zeitpunkt noch einen relativ engen Kontakt hatte. Und ich halt irgendwie auch eine zweite Meinung haben wollte, wie gehe ich weiter, streue ich das weiter in der Familie, wie gehe ich zu meinen Eltern oder lasse ich ihn das machen, weil meine Eltern halt oder meine Mutter ziemlich nah am Wasser gebaut war und dementsprechend ich sie auch nicht belasten wollte. Als das Testergebnis noch ausstand, habe ich mit meinem damaligen Partner darüber natürlich gesprochen. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe, habe ich auch zuerst ihn angerufen und bin dann halt zu meiner Mutter ins Büro gefahren und habe ihr es dann auch gleich gesagt. Die natürlich dann auch genauso geschockt gewesen ist, aber auch gleich gesagt hat, Kind, wir machen weiter wie bisher und mir halt auch Unterstützung zugesichert hat. Bin dann nach Hause zu meinem Vater und habe ihm das auch gesagt. Und ja, meinen Vater, den habe ich dann weinen gesehen. Und diese Betroffenheit, die fand ich unheimlich dramatisch, weil mein Vater war für mich halt immer so eine starke Persönlichkeit, so eine Vorbildrolle. Und dass ihn das dann halt auch so getroffen hat, das fand ich natürlich sehr schlimm. Auch wenn man HIV-Positiven nichts ansieht, es gibt die sekundären Zeichen im Alltag. Die tägliche Tabletteneinnahme, der regelmäßige Gang zum Facharzt, Übelkeit oder andere Beschwerden als Nebenwirkung der Medikamente. Diese sekundären Zeichen erfordern ein persönliches Informationsmanagement besonderer Art. Dann gab es halt schon mal schwierige Situationen. Ich stehe an der Bushaltestelle, muss zu meinem Schwerpunktarzt in die Stadt fahren und es kommt jemand und spricht mich halt drauf an und sagt, oh, fahren in die Stadt zum Arzt, warum denn so weit, warum denn nicht im Ort? Und dann musste ich mir halt irgendwas ausdenken, was weiß ich, was ich haben könnte, weswegen ich zu einem Arzt nach Aachen müsste. Und dann muss man sich das Ganze auch noch abspeichern, dass man demjenigen gesagt hat, das und das. Und es kann noch schlimmer kommen, spätestens im medizinischen Bereich, wo das persönliche Informationsmanagement dann ganz zusammenbricht. Hier gibt es keine versteckten Zeichen mehr. Die Infektion ist vermerkt in der Krankenakte. Ich wurde operiert und anschließend kam eine Pflegerin zu mir und meinte dann, ich sollte doch bitte eine andere Toilette benutzen wie die anderen Patienten. Oder halt die Frage, wenn ich einem anderen Arzt gesagt habe, ich bin HIV-positiv, dass dann halt gleich die Frage kam, ob ich Drogengebraucherin gewesen wäre und solche Sachen. Auf einmal war es für Alexandra ganz deutlich das Gefühl des Stigmas, als hätte sie nun ein Zeichen auf der Stirn, das sie zu einer anderen macht, zu einer Stigmatisierten. Stigmatisiert als HIV-Positive. Die Griechen schufen den Begriff Stigma als Verweis auf körperliche Zeichen, die dazu bestimmt waren, etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers zu offenbaren. Die Zeichen wurden in den Körper geschnitten oder gebrannt und taten öffentlich kund, dass der Träger ein Sklave, ein Verbrecher oder ein Verräter war. Eine Gebrandmarkte, rituell für unrein erklärte Person, die gemieden werden sollte. Schrieb Irving Goffman vor 50 Jahren in seinem Buch Stigma über Techniken zur Bewältigung beschädigter Identität. Es ging um Blinde, Taubstumme oder psychisch Kranke, aber auch um Kriminelle oder Arbeitslose. Die HIV-Infektion kannte man vor 50 Jahren noch nicht. Mike Schütz hatte damit zu kämpfen, dass seine Leistungen am Arbeitsplatz wegen der Nebenwirkungen der Medikamente, häufigen Unwohlseins und wiederholter Krankmeldungen nicht mehr dem entsprachen, was man von ihm gewohnt war. Aus dem geschätzten Kollegen war einer geworden, auf den kein Verlass mehr ist. Mit seinem Outing als Homosexueller am Arbeitsplatz hatte er nicht lange gezögert, mit seinem Outing als HIV-Positiver schon. Dadurch, dass ich nicht mehr planbar war, war für mich auch, obwohl ich anwesend war, der Zug abgefahren für eventuelle Beförderungen. Mir wurde immer vorgehalten, ja, dich kann man ja nicht einschätzen, weil du hast einen hohen Krankenstand. Letztendlich war ich in diesem implementierten Bewertungssystem, was die Bank hatte, nicht greifbar. Bis Anfang 2010 war er noch angestellt bei seiner Bank. Dann ging Mike Schütz in Frührente, im Alter von 38 Jahren. Auch Alexandra D. musste ihren Job in der Gastronomie an den Nagel hängen. Schätzungen zufolge sollen bis zu 2/3 der HIV-Positiven erwerbstätig sein. Belastbare Zahlen dazu liegen jedoch nicht vor. Mike und Alexandra wirken heute gesund, eloquent, aktiv, selbstbewusst. Kurzum, wie Menschen, die keine Berührungsängste aufkommen lassen. Das befähigt sie zu einer besonderen Rolle, der Rolle der Repräsentanten. Eine der gewöhnlichen Aufgaben der Repräsentanten ist es, vor verschiedenen Zuhörerschaften von normalen und Stigmatisierten als Sprecher zu erscheinen. Sie vertreten die Sache der Stigmatisierten. Und wenn sie selbst Artgenossen der Gruppe sind, liefern sie ein lebendes Modell von völlig normaler Leistungsfähigkeit und sind damit Helden der Anpassung, die mit öffentlicher Anerkennung bedacht werden, weil sie beweisen, dass ein Individuum dieser Art seinen Mann stehen kann. Die Repräsentanten, die Helden der Anpassung, beweisen bis heute Mut, sagt HIV-Schwerpunktarzt Stefan Scholten. Also wenn jemand bereit ist, den Schritt in die Öffentlichkeit zu tun und zu sagen, ich kann alles leisten und ich bin HIV-infiziert, finde ich das mutig, sehr anerkennenswert und sehr positiv. Prinzipiell ist natürlich die Ausübung nahezu eines jeden Berufes durchaus möglich. Toll fände ich das, wenn das mehr zu sehen wäre, weil es auch in einem gewissen Maß Angst herausnehmen würde, weil häufig ist die Angst tatsächlich da, ich werde doch jetzt vieles nicht mehr leisten können. Was tatsächlich auch bei einem erheblichen Teil der Betroffenen und HIV-Infizierten der Fall ist. Anhaltende Müdigkeit, Antriebsstörung ist etwas, was ein Teil der Betroffenen tatsächlich erheblich in der Ausübung ihrer alltäglichen Wünsche, Pflichten und auch Notwendigkeiten hindert. Die alltäglichen Pflichten für Mike und Alexandra haben sich gewandelt seit der HIV-Diagnose. Sie engagieren sich für ihresgleichen in Selbsthilfegruppen, sie besuchen Tagungen und Workshops, sie gehen an Schulen und stellen sich zur Verfügung für Aufklärungskampagnen zum Thema HIV und AIDS. Wenn aber Offenheit so naheliegend erscheint, warum outen sich nicht mehr und mehr HIV-Positive? Warum lebt die Mehrheit der Positiven lieber unerkannt? Da ist der HIV-positive Lehrer an einer Förderschule. Er erklärt sich zu einem Telefongespräch bereit, aber er möchte weder seine Stimme noch seinen Namen im Radio hören. Unter keinen Umständen würde er sich gegenüber Kollegium oder Schülern outen, sagt er. Über seinen HIV-Status weiß an der Schule nur eine Kollegin Bescheid. Ansonsten hat er nur gute Freunde und Familienangehörige eingeweiht. Es war für ihn als Lehrer schon schwer genug, sich als Homosexueller zu outen. Was aber würden die Eltern und Kollegen denken, wenn sie erfahren, dass ein HIV-Positiver Kinder betreut? Kinder einer Förderschule, denen er auch mal körperliche Hilfestellung gibt und die er auf die Toilette begleitet. Er weiß, dass das Ansteckungsrisiko für die Kinder gleich null ist und Befürchtungen ihm gegenüber ungerechtfertigt sind. Aber dennoch, er fühlt sich nicht dazu berufen, in der ahnungslosen Gesellschaft für einen normalen Umgang mit HIV-Positiven zu kämpfen. Warum ist HIV noch immer ein Stigma, das das Selbstbewusstsein eines Betroffenen derart deformiert, dass er lieber anonym bleiben will? Wie kann aus einem respektierten Kollegen ein unsicherer Kantonist werden? Wie aus der anerkannten Familienmutter eine Frau, die im Verdacht steht, eine Karriere als Drogenbenutzerin hinter sich zu haben? Der US-amerikanische Soziologe Irvin Goffman schreibt in seinem Werk Stigma: Von der Definition her glauben wir natürlich, dass eine Person mit einem Stigma nicht ganz menschlich ist. Unter dieser Voraussetzung üben wir eine Vielzahl von Diskriminierungen aus, durch die wir ihre Lebenschancen wirksam, wenn auch oft gedankenlos, reduzieren. Wir konstruieren eine Ideologie, die ihre Unterlegenheit erklären und die Gefährdung durch den Stigmatisierten nachweisen soll. Der Terminus Stigma wird also in Bezug auf eine Eigenschaft gebraucht werden, die zutiefst diskreditierend ist. HIV hat nicht nur eine diskreditierende Eigenschaft, sondern viele. Die AIDS-Hilfe befragte in dem Projekt Positive Stimmen über 1000 HIV-Positive in Deutschland über ihren Alltag, über ihre Erfahrungen im Job, im medizinischen Bereich, im Privatleben, über ihr Gefühl von Stigmatisierung. Stigmatisierung ist ein dynamischer Prozess, der in und zwischen Individuen und Gruppen abläuft und unter anderem von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Faktoren beeinflusst wird. Ein Beispiel. In vielen westlichen Kulturen wird Drogengebrauch verurteilt und werden Drogengebraucher stigmatisiert, während er in anderen Kulturen als Hilfsmittel zur Erlangung spiritueller Erfüllung gewertet wird. Menschen werden dann stigmatisiert, wenn sie mit Verhalten oder Eigenschaften in Verbindung gebracht werden, die in einer bestimmten Kultur oder Gruppe abgewertet werden, mit Drogenkonsum oder schwulem Sex. Alexandra D. nahm als Interviewerin an der Befragung teil und sie bekam mitunter drastische Geschichten zu hören. Ich habe einen Fall gehabt von einer Frau, die 13 Jahre lang in der Firma tätig war, in der Küche gearbeitet hat, die dann krank wurde und auf der Intensivstation gelandet ist und dann auch ihre Diagnose bekam und dann auch wieder versucht hat zu arbeiten anschließend und natürlich nicht mehr so leistungsfähig war im Anfang. Und sich dann unter Druck gefühlt hat, ihrem Arbeitgeber das zu sagen, weil sie halt einfach zeigen wollte, ich möchte arbeiten, ich bin jetzt nicht faul geworden, sondern ich kann einfach im Moment nicht. Und der Arbeitgeber gleich gesagt hat, ja, dann können wir dich in der Küche nicht mehr gebrauchen als Virenschleuder und du müsstest ja beim Gurkenschälen zwei Paar Handschuhe übereinander anziehen. Stigma. HIV-Positive sind Menschen, von denen Gefahr ausgeht. In der Umfrage Positive Stimmen kam heraus: Knapp ein Drittel der Betroffenen geht am Arbeitsplatz offen mit dem positiven Status um. Aber ein Viertel der Arbeitgeber der Befragten reagierte ablehnend auf die Offenbarung des Mitarbeiters, dass er HIV-positiv sei. Zu dieser Form der Fremdstigmatisierung kommt oft die Selbststigmatisierung vieler Betroffener, was heißt, dass sie die negativen Zuschreibungen der Umwelt verinnerlichen. Also ich glaube, dass ich also die ersten 2 Jahre nach der Diagnose, wo ich halt den Weg für mich finden musste, wie ich damit umgehe, dass ich schon halt auch mich selber stigmatisiert habe, also verinnerlichte Stigmatisierung, dadurch, dass ich vielleicht mich nicht mehr als vollwertige Frau gefühlt habe, mein Selbstbewusstsein einfach gelitten hat. Stigma. HIV-Positive sind keine vollwertigen Menschen. Die wahrscheinlich 3.400 jährlichen HIV-Neuinfektionen in Deutschland betreffen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zu fast 90% Männer und rühren fast zu 3/4 aus homosexuellen Kontakten. Wenn aber die Übertragungswege bekannt sind und auch die Möglichkeiten, sich zu schützen, ist es da nicht naheliegend, den HIV-Positiven vorzuwerfen, sie wären ja selbst schuld an ihrer Situation? Wenn man sich outet als Positiver, dann wird ja immer so die erste Frage, wo hast du es dir denn geholt? Also nicht, wo hast du es her, sondern, oder bist du drangekommen, sondern wo hast du es dir geholt? Stigma. HIV-Positive sind leichtfertig und verantwortungslos. Wenn HIV und Homosexualität derart zusammenzuhängen scheinen, ist es da nicht naheliegend, Homosexuellen ihre andersartige Form der Sexualität vorzuhalten? Lustseuche oder Schwulenpest, schon allein das Wort schwul sagt ja aus, dass derjenige nicht treu sein kann, wechselnde Partner hat, fahrlässig mit seinem Leben umgeht und gerne lebt. Und lebt zwar nicht in der Form von, dass er für die Zukunft spart, sondern dass er das Geld mit vollen Händen ausgibt. Das sind so die Bilder, die man gerne ja den Schwulen anhängt. Stigma. HIV-Positive sind in ihren sexuellen Vorlieben anormal. Doch was will die stigmatisierende Öffentlichkeit? Sich selbst in Sicherheit wiegen? Eine Randgruppe allein verantwortlich machen für die Probleme mit dem HIV-Virus? Für Mike Schütz ist diese Stigmatisierung auch deshalb eine große Gefahr, weil die Zeit lange vorbei ist, in der HIV und AIDS einer bestimmten Gesellschaftsgruppe zugeordnet werden konnten. HIV geht alle an. Es ist ein Thema, was nicht nur, wie in den 80ern schön beschrieben, die schwulen und bisexuellen Männer trifft, sondern es gibt relativ viele Frauen. Es gibt Familienväter, die auf Dienstreisen sich irgendwo mal verlustet haben und dann halt mit einem Souvenir nach Hause gekommen sind und vielleicht nicht wissen, dann ihre Frau infizieren. Die Frau wird schwanger, infiziert das Kind mit. Das Kind kann also gar nichts dafür. Frauen haben häufig das Problem, wenn sie HIV-positiv sind, man macht eine Schublade auf und man schreibt ihnen zu, dass sie entweder Drogen konsumiert haben oder dass sie vielleicht eine Schlampe gewesen sind. Ne, solche Zuschreibungen gibt es ja und das ist natürlich auch eine Form der Stigmatisierung, die massiv verletzt. Stigma. HIV-Positive sind drogensüchtig und promisk. Wenn die Gesellschaft den HIV-Positiven also vorwirft, sie seien gefährlich, sie seien leichtfertig, sie seien verantwortungslos und überhaupt seien sie nicht gesellschaftskonform, dann ist es nicht verwunderlich, dass sich dieses Denken in der Strafgesetzgebung widerspiegelt. Strafrechtlich ist es immer noch so, dass es meine Pflicht wäre in einer Partnerschaft oder einem Sexpartner gegenüber, dass ich halt sagen muss, dass ich infiziert bin oder aber ich bestehe auf ein Kondom. Ansonsten ist es eine Straftat und man kann dafür belangt werden. Da zählt überhaupt nicht die Eigenverantwortung, die ein anderer Partner für sich selber hat. Und das Recht hinkt dem medizinischen Fortschritt einfach hinterher. Wir wissen seit 5 Jahren, dass Menschen, die ihre Therapie regelmäßig einnehmen, denen ihre Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze ist, dass das Übertragungsrisiko nahe Null gerät. Und das ist halt leider noch nicht rechtlich umgesetzt. Anfang 2008 veröffentlichte die Schweizer Ärztezeitung eine Studie der ECAF, der Eidgenössischen Kommission für AIDS-Fragen, die im Kern feststellte: Eine HIV-infizierte Person in antiretroviraler Therapie, deren Virenlast unter der Nachweisgrenze liegt, ist sexuell nicht infektiös. Viele befürchteten, dass mit der Veröffentlichung der Studie nun Sorglosigkeit im Umgang mit HIV Einzug hält. Die von Medizinern getragene Deutsche AIDS-Gesellschaft beeilte sich, dem ECAF-Papier zu widersprechen und empfahl sexuell aktiven Positiven weiterhin, sich und ihre Partner in jedem Fall mit Kondomen zu schützen. Die Betroffenenorganisation Deutsche AIDS-Hilfe dagegen begrüßte die Schweizer Studie. Sie befreie die HIV-Positiven vor allem vom Ruf der Virenschleuder. Das sieht Mike Schütz auch so. Er glaubt nicht, dass Sex jemals zu 100% sicher sein kann, so wenig wie das Autofahren. Das ist für jeden die Entscheidung. Wenn ich natürlich mich in ein Auto setze, weiß ich, ich kann auch einen Unfall verursachen oder an einem beteiligt sein. Also gehe ich das Risiko ein, dass ich Auto fahre und setze mich rein. Jeder Mensch müsste eigentlich so an Informationen versorgt werden, dass er für sich zielgruppenspezifisch sagen kann, okay, folgende Risiken bestehen für mich und ich gehe das Risiko ein, ich mache es oder ich mache es oder ich ziehe eine entsprechende Sicherheitsleine ein, die nie hundertprozentig dicht ist, aber halt ich versuche mich zu schützen, wie man im Auto sich angurtet, schützt ja auch einen nur zu einem gewissen Grad zum Überleben. Ich ziehe diesen Gurt an und sage so, okay, ich schütze mich. Oder er sagt, nö, mache ich nicht. Und ich gebe keinem eine moralische Vorgabe, dass wenn dein Status ungeklärt ist, musst du. 2010 sorgte der Prozess gegen die No Angels-Sängerin Nadia Benaissa für große Medienaufmerksamkeit. Nicht nur wegen der Prominenz der Angeklagten, sondern auch wegen des delikaten Falles. Sie, die HIV-Positive, habe durch ungeschützten Geschlechtsverkehr einen Mann infiziert. Der Prozess endete mit der Verurteilung der Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung. So sieht es die geltende Rechtsprechung in Deutschland. Die Positiven allein tragen die Verantwortung. Auch in der intimsten Situation müssen sie also rational sein, abwägen, die Initiative ergreifen. Welche Strategien aber haben die HIV-Positiven, die ihnen vorgehaltenen Defizite, ihre Stigmata zu kompensieren? Erwin Goffman. Das stigmatisierte Individuum kann auch versuchen, seinen Zustand indirekt zu korrigieren, indem es viel private Anstrengung der Meisterung von Tätigkeitsbereichen widmet, von denen man gewöhnlich annimmt, dass sie für jemanden mit seiner Unzulänglichkeit aus akzidentellen und physischen Gründen verschlossen sind. Eine Strategie? Besondere Leistungen erbringen. Ein Marathonlauf zum Beispiel oder andere körperliche Herausforderungen, wie sie Alexandra gemeistert hat. Also ich bin auch schon auf einen Gipfel gekraxelt in Marokko, der war 4167 Meter hoch. Das auch seit meiner Infektion, also das passt schon irgendwie. Eine andere Strategie, ein Stigma zu kompensieren, den größtmöglichen Anschein von Normalität zu vermitteln. In meinem Fall ist, glaube ich, der einzigste Unterschied meine tägliche Tabletteneinnahme. Das können aber andere Menschen, die Diabetes haben oder eine Allergie haben, die müssen auch Medikamente einnehmen oder Bluthochdruck. Ich habe das auch nicht permanent auf dem Schirm. Klar, wenn ich alle 2 Monate zu meinem Arzt gehe und ich habe die Untersuchung steht an, wie hoch ist meine Viruslast, was macht mein Immunstatus, dann kommen schon noch mal Gedanken dazu auf. Aber ansonsten ist mein Alltag nicht anders wie von anderen Menschen auch. Eine weitere Strategie. So zu tun, als fühle man sich nicht stigmatisiert. So wie Mike Schütz. Also ich bin, glaube ich, mittlerweile so gesettelt in meinem positiven Dasein und auch in meinem Engagement, sodass mir letztendlich die Meinung Dritter, wie sie über mich denken, sowas von egal ist. Doch alle Strategien der Kompensierung scheitern dann, wenn die Ausgrenzung von Gesetzes wegen erfolgt. Alexandra und Mike müssen sich zum Beispiel gut überlegen, wohin sie reisen wollen. Einreiseverbote für HIV-Positive existieren heute noch in 45 Staaten der Welt, unter ihnen Russland, die Arabischen Emirate, Südkorea und Taiwan. Noch bis 2010 existierte ein Einreiseverbot für HIV-Positive in die USA. Wollen HIV-Positive in diese Länder reisen, müssen sie ihren Immunstatus irgendwie verbergen. Das heißt, werden bei ihnen zum Beispiel die notwendigen Tabletten gefunden, riskieren sie Ab- oder Ausweisung. Australien verlangt von Ausländern über 15 Jahre, die sich dort niederlassen wollen, HIV-Tests. Es kommt vor, dass sich Menschen, die gebrechlich erscheinen, vor der Einwanderung einem Gesundheitscheck bei der australischen Botschaft unterziehen müssen, was vor allem junge, chronisch Kranke in Frührente betreffen kann. Die Grenzpolizei ist autorisiert, krank erscheinenden Personen die Einreise zu verweigern. Im Jemen müssen Ausländer, die länger als 3 Monate im Land bleiben möchten, einen negativen HIV-Test vorlegen. Und jeder im Jemen HIV-positiv getestete Ausländer wird aufgefordert, das Land zu verlassen. In Griechenland wurden HIV-positive Prostituierte im Internet mit Foto an den Pranger gestellt. Gleichzeitig stieg die Zahl der registrierten HIV-Neuinfektionen 2011 um 1600%. Das Sozialsystem war kollabiert. Drogenkonsum und unkontrollierte Prostitution stiegen an. Und es haben sich Menschen offenbar vorsätzlich mit HIV infiziert, um die im Vergleich zu anderen staatlichen Zahlungen erheblich höhere Unterstützung für HIV-Positive zu bekommen. In Südafrika, wo HIV, AIDS und Sexualität im Allgemeinen ein starkes Tabu sind, liegt die Rate HIV-Positiver bei 5 Millionen. Das sind 18% der Bevölkerung. Und 1000 Menschen sterben dort an AIDS pro Tag. 80% der minderjährigen Infizierten sind weiblich. Die südafrikanische Aktivistin Gugu Dlamini wurde 1999 in ihrem Dorf erschlagen, nachdem sie ihren Positivstatus enthüllt hatte. Offenbar ein Signal an ihre Leidensgenossen, ihre Infektion lieber zu verschweigen. Ich glaube, ein Stigma ist der wichtigste Grund für neue Infektionen, sagt der Arzt Frank Manase aus Tansania. Als er eine Klinik für HIV-Infizierte und AIDS-Kranke gründete, lehnte er es ab, eine Mauer um das Gelände zu ziehen und die Betroffenen von der Umgebung abzuschotten. Wer kennt eigentlich einen prominenten Fußballer, der schwul ist? Erst wenn es normal ist, dass sich ein Fußballer zum Schwulsein bekennen kann, haben wir eine normale Gesellschaft, sagte der offen homosexuelle Klaus Wowereit im Jahr 2002. Und wie lange wird es noch dauern, dass sich ein Sportler gar als HIV-positiv outet? Noch Jahre oder Jahrzehnte? Alexandra D. steht als HIV-positive Sportlerin weitgehend allein da. Die Marathongruppe B42 ist eine große Ausnahme. Ich kenne aber auch aus dem Sport keine Negativbeispiele, weil ich keinen einzigen Menschen kenne, der in einem Sportverein positiv geoutet ist. Doch Stigmata halten keine Ewigkeit. Rothaarige werden nicht mehr als Hexen verbrannt. Behinderte Kinder werden nicht mehr versteckt. Eine alleinerziehende Mutter ist hierzulande heute weit angesehener als vor 50 Jahren. Das öffentliche Outing von homosexuellen Fernsehmoderatorinnen, Politikern oder Schauspielern ist weitgehend anerkannt. Und Mike Schütz hat erfahren, dass man mit dem Bekenntnis zum Positivsein als Persönlichkeit reifen kann. Letztendlich ist es wie so ein Steinschlag gewesen. Der erste Stein war wahrscheinlich die Familie und mein Freundeskreis, die das akzeptiert haben. Ich habe mich dann engagiert, einmal in einem Sportverein. Dann bin ich zur AIDS-Hilfe selber gegangen als Betroffener, habe mich da engagiert. Und da gibt es dann die eine oder andere Möglichkeit, in der Öffentlichkeit mal das Wort zu erheben. Dann kommt die nächste Übung auf dem CSD hier in Essen auf der Bühne, frei vor mehreren Leuten zu sprechen und zu sagen, okay, ich bin positiv. Weil wir halt genau das wollen, nämlich dass Menschen sich nicht mehr schämen müssen, dass sie positiv sind, sondern sagen können, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft, wie du auch. Ich möchte arbeiten, ich möchte auch gefördert und unterstützt werden, da wo ich es brauche. Also das, was jeder andere letztendlich von der Gesellschaft auch erfordert. Mike Schütz hat erreicht, was die meisten HIV-Positiven sich wünschen, sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu fühlen. Doch der junge Mann weiß auch, dass er als Held der Anpassung derzeit noch ein Sonderfall ist und dass es noch ein langer Weg ist, bis dem Status HIV-positiv kein Stigma mehr anhaftet. Jeder muss für sich entscheiden, wie weit er gehen will und wie weit er gehen kann. Also es gibt nicht den goldenen Weg. Ich würde auch, glaube ich, davon abraten, zu jedem zu sagen, jeder muss so ein Zwangsouting betreiben und man muss das nach vorne treiben, sondern solange es noch Ressentiments irgendwo in der Gesellschaft gibt, nämlich dass Leute jemanden schief angucken, jemanden den Moralischen unterschieben wollen und man selber noch nicht gewappnet genug ist, dagegen zu halten, kann man auch nicht sich outen. Erst wenn wirklich diese heile Welt existiert, wo Akzeptanz und Toleranz gegenüber jeder Lebensform da ist, erst dann, denke ich mal, werden die Leute auch von sich aus sagen, und ich gehöre dazu. Auf dem Weg in die heile Welt gibt es für die Betroffenen nicht nur eine Menge zu erleiden, sondern auch zu erleben. Alexandra mag zwar nicht auf der großen Bühne auftreten, aber sie hat mit der HIV-Infektion einen ganz neuen Reichtum in ihrem Leben entdeckt. Die HIV-Infektion, die war ein ganz massiver Einschnitt in mein Leben und es hat mir natürlich ganz klar aufgezeigt, Leben ist nicht unendlich und kann sich auch ganz schnell verändern und hat bei mir natürlich auch dazu geführt, dass ich mir auch ganz andere Gedanken mache und dass Freundschaften enger geworden sind, dass man mit einer ganz anderen Wertschätzung durchs Leben geht oder auch mit einer anderen Wahrnehmung, zum Beispiel, wenn ich im Wald unterwegs bin, beim Laufen zum Beispiel. Also dass Gerüche, Bilder, all solche Sachen einfach eine ganz andere Bedeutung haben oder dass ich die einfach viel intensiver wahrnehme. Und mir war da noch nicht klar, was mir das Laufen einmal geben würde. Und jetzt ist es absolut meins. Das Laufen ist für mich meine persönliche Auszeit geworden. Bei mir passiert innerlich beim Laufen unheimlich viel. Ich reflektiere viel, mir kommen neue Ideen. Ich sauge das mit der Natur auf. Und ja, und natürlich ist es auch fürs Selbstbewusstsein, für den Körper optimal. Und für mich ist es der optimale Sport geworden. HIV-positiv. Leben mit dem Virus. Sie hörten ein Feature von Axel Denecke. Es sprachen Nicole Bogut, Jochen Langner, Frank Meyer, Bettina Schulmann und Franz Lake. Ton und Technik Gunther Rose und Anne Bartel. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.